ist die Angst und so viel Fragen in der Welt. Gibt es eine Macht, die diese Welt, die jetzt zerfällt, zusammenhält? Gott sprach vor vielen Jahren schon, ich sende Jesus, meinen Sohn, denn nur er alleine kann euch recht verstehen. Kennt auch heute dein Problem, bleib nicht länger achtlos stehen, nur durch Jesus findest du den Weg nach Hause. Schrecklich einsam bist. Keiner weiß, wie leer es tief bei dir in deinem Herzen wirklich ist. Gott sprach vor vielen Jahren schon, ich sende Jesus, meinen Sohn, denn nur er alleine kann euch recht verstehen. Findest du den Weg nach Hause? Mancher sucht sein Heil in einer neuen Religion. Doch die Fragen bleiben und es steht am Ende nur die Rebellion. Gott sprach vor vielen Jahren schon, ich sende Jesus, meinen Sohn, denn nur er alleine kann euch recht verstehen. Kennt auch heute dein Problem, bleib nicht länger achtlos stehen, nur durch Jesus findest du den Weg.